Stein auf dem anderen. Und immer wieder denk ich an dich. Immer wieder denk ich an dich. Aber ich weiß nicht. Immer wieder denk ich an dich. Immer wieder denk ich an dich. Aber ich weiß nicht warum. Womit es steht, kann man das so sagen? Fällt alles gut und doch schwer zu ertragen. Ich sitze auf Stein, schau durch die Luft auf das Wasser und wein.